Das war jetzt der Keks zum Kaffee. Aber Bernie, du hast da was verwechselt. Es heißt Stille Nacht, Heilige Nacht. Hattest du keine stille Heilige Nacht oder musstest du wirklich während der Zeit so viel Krach machen? Oder hattest du so also, viele Telefonanrufe? Nein. Bist du nicht noch in dieser Weihnachtsstimmung? Also wenn ich jetzt unsere Nachbarn so betrachte, die haben da noch ihre Festtagsbeleuchtung, der Weihnachtsbaum steht noch und alles leuchtet noch. Also da ist man noch in dieser heiligen Stimmung. Bei dir nicht mehr. Ja, erst am 6. kommt das alles raus. Das ist irgendwie so die traditionelle Übereinkunft in Mitteleuropa, wenn ich das richtig verstanden habe. Am 6. ist rum, da kommt der Weihnachtsbaum raus, wird abgeholt und gut ist. Nachdem, dass die drei aus dem Morgenland da waren. Aus dem Morgenland? Genau, ja, da. Mit Weihrauch, Myrrhe und Gold. Morgenland, Terroristengefahr. Ui. Aber, ja, weil du sagst, ja, es ist ja schön und gut, aber früher war doch die Zeit um Weihnachten bis dann diesen ominösen 6. Januar, wo dann alle ihren Weihnachtsbaum weggestellt haben, doch schon heilig, weil da hat doch, also so Telefon, Twitter und Facebook und da wurde man ja gar nicht gestört bei der Familie. Heutzutage klingelt das Telefon, dann muss man wieder weg und die Firma braucht einen noch. Das ist doch irgendwie nicht mehr so wie früher. Ja, aber nur für die Leute, die einen BlackBerry haben. Wo dann von der Sekretärin kurz vor der Bescherung dann noch eine E-Mail kommt, dass man doch ganz dringend noch was unterschreiben muss. Du schaltest das Gerät dann ab, also tust dann diesen Ausknopf drücken und dann ist gut. Dann bist du nicht mehr erreichbar, auch egal von wem. Flugzeugmodus, ich will doch noch Doodle Jump spielen können. Nee, also muss ich noch nicht mal, weil da ruft bei mir auch keiner an. Das ist ja mittlerweile so, dass viele Firmen auch sagen, hey, du bekommst ein Firmenhandy. Ein Nachteil bei der ganzen Geschichte, also ich kenne auch im Bekanntenkreis durchaus einige, die haben dann ein Telefon mittlerweile von der Firma aus und dadurch bist du dann natürlich erreichbar, weil sie sagen, eigenen Vertrag brauche ich nicht mehr, benutze ich das natürlich. Gut, aber letztendlich, also in unserem Bereich sieht es so aus, dass, denke ich mal, zwischen den Jahren überhaupt nichts passiert, großartig. Da ist es relativ ruhig gewesen auch und dementsprechend gut. Wer jetzt unbedingt auch noch Weihnachten verfügbar sein muss, tja, weiß ich nicht, muss nicht sein. Es gab ja jetzt schon, bei deutschen Firmen gab es jetzt schon Abmachungen, dass gesagt wurde, so und zwischen den Präsenzzeiten wird der BlackBerry-Server einfach mal ausgeschaltet, beziehungsweise da wird nichts weitergeleitet. Und das geht dann erst wieder, was haben Sie gesagt, halbe Stunde vor Beginn der Kernzeit wird dann wieder verschickt. Bei Volkswagen war das so, oder? Ja, ja. Finde ich eigentlich ganz okay. Es sei denn natürlich, man ist irgendwie in der IT und ist für den Webserver zuständig. Wenn der dann mitten in der Nacht abkachelt, dann möchte man das eventuell schon mitkriegen. Dann ist man dann wahrscheinlich dann mit Pager dann ausgestattet worden oder sowas, die Frage. Aber ja. die Sache ist natürlich schon komisch, weil wenn du mit solchen, also iMessages, iPhone und BlackBerry, BlackBerry Messages und Windows Phone und so, mit solchen Instant Messages befeuert wirst, auch mit E-Mail und es die ganze Zeit und irgendwann mal macht's zack, ist es Weihnachten und die schalten es ab oder du schaltest es aus. Der Körper hat sich so daran gewöhnt, er erwartet eigentlich schon, dass da was kommt. Und da gibt's viele Leute, die da wirklich, die da irgendwie ein Problem damit haben. Du meinst Entzugserscheinung? Ja, die haben, also ich kenne das von in der Anfangszeit, wo ich angefangen habe mit BlackBerry, da war es so, ich habe dann übers Wochenende grundlegend eigentlich gesagt, ich schalte das Gerät aus und da habe ich das einfach am Gürtel immer gehabt und da war der Vibrationsalarm von Mails sehr stark und du hast es abgeschaltet, weggenommen und Stunden später hat an der Stelle der Körper reagiert, als wenn es vibrieren würde. Das Phantom vibrieren und das Phantom klingeln. Auch spannend. Also deswegen hat wahrscheinlich auch das, ja, deswegen hat wahrscheinlich das iPhone noch nicht diese LED-Anzeige. Wobei es gibt, glaube ich, du kannst es, glaube ich, hinten das Flash zum Blitzen verwenden, oder? Wenn eine neue Mail reinkommt. Wenn es gejailbreakt ist, ja, sonst nicht. Eben, noch, und das ist, da gibt's eben dieses Prinzip beim BlackBerry, wenn eine neue Mail reinkommt, dann blinkt es eben rot beispielsweise, und es gibt Leute, die schauen auf ihr Gerät, oh, jetzt ist es rot, aber es ist gar nicht rot. Die dachten, es ist rot. Also, die bilden das sich mag das ich dann nicht, ein. Das mochte ich früher schon an den Sony Ericsson, oder damals waren es ja nur Ericsson-Tinger, glaube ich, mochte ich das nicht, das Geblinke, so eine Lampe, mochte ich überhaupt nicht. Also bei meinem HP Touchpad blinkt dann auch entsprechend die Lampe, wenn eine Mail da ist. Allerdings ist das jetzt natürlich so ein Gerät, was bei mir zu Hause in der Wohnung rumliegt, das, wenn man drauf guckt, benutzt man es halt mal kurz. Aber wenn es blinkt, geht man tatsächlich auch direkt immer dann drauf los und schaut nach, was los ist. Und viele sagen immer, sie würden es nicht tun. Also vor paar Jahren hat meine Frau nur gemeint, das ist Blödsinn. Wenn das blinkt oder wenn es vibriert, würde ich da nie rangehen. Erst dann, wenn ich dann dazu Zeit oder Lust habe. Sie hat seit ein paar Monaten hat sie ein BlackBerry, und was macht sie? Sie geht auch ran. Und dann heißt, ja, nee, das ist ja was anderes und so. Also das ist wie eine eben Crackberry, wie eine Sucht. Ich weiß nicht, da gibt's bestimmt auch psychologische Untersuchungen. Wenn du ständig permanent vor der Nase irgendwas blinken oder am Vibrieren hast, das ist wie so, du darfst jetzt nicht auf den Knopf drücken. Und irgendwie juckt's dann und du willst doch drauf drücken. Also ich denke mal, so in der Art wird das laufen. Wenn da irgendwas permanent blinkt oder vibriert, dann muss es bestimmt auch wichtig sein. Da muss ich doch nur mal kurz nachgucken, was ist es denn jetzt? Und schon ist es passiert. Das ist doch wie mit den Laborexperimenten mit den Ratten, die dann drauf trainiert werden, dass sie, wenn sie das und das machen und dort hingehen, dann gibt's Futter. Also die haben dann eine Mail gekriegt und nee. Nee, aber es ist so die Neugier, denke ich mal, vom Menschen auch. Ja. Wenn da was blinkt und vibriert, da muss ich jetzt mal gucken. Also eben, ganz wichtig. Das auch. Wobei eben die, wie in diesem einen Artikel beschrieben, die Konzentration eben nachlässt, weil das ist eben der Urtrieb von den Steinzeitmenschen, dass du dich ja ständig in Hauptachtstellung halten musst, dass da quasi eine Gefahr kommt. Und wenn du dann mit dieser, in Anführungsstrichen, Gefahr oder Information befeuert wirst, dann du konzentrierst dich dann eben auf tausende von Sachen und du kannst dann eben nicht mehr das und das genau machen, weil dann tausende an Sachen um dich herum passieren. Also das ist durchaus so, das würde ich auch so unterschreiben, weil, also ich merke das an der Arbeit. Wir haben zum Beispiel einen Instant Messenger und da ist auch jeder der Meinung, wenn man online ist, kann man jederzeit erstmal eine Nachricht reinschicken. Und da muss natürlich auch sofort drauf geantwortet werden. Wenn man jetzt irgendeinen Denkprozess gerade hat, wo man mittendrin steht, und dann kommt so eine Nachricht und dann hi, und dann soll man direkt drauf antworten oder es kommt nur irgendein anderes Zeug. Das reißt einen aus diesem Denkprozess dann doch raus. Und dementsprechend leidet natürlich dann auch die Konzentration darunter. Mhm. Und wenn man alle Viertelstunde, halbe Stunde, reicht ja einfach nur ein so eine Message und man guckt da drauf und ist dann jedes Mal wieder raus, dann verlernt man das, denke ich mal sogar. Es ist ja auch so, dass also gerade wenn man am Programmieren ist, also ein bisschen, ich sag mal, komplexere Sachen sich im Kopf irgendwie zusammenreihen muss, da ist es ja auch so, wenn man einmal, die meisten nennen es in the zone ist, dann kriegt man, wenn man ungestört ist, ziemlich viel gebacken in relativ kurzer Zeit. Absolut, aber ja. Bis man in diesem Zustand einmal drin ist, da braucht man dann immer einen ziemlichen Anlauf. Und es gibt ziemlich viele Leute, die da irgendwie überhaupt kein Verständnis für haben. Ja, das stimmt, ja. Also ist nach einer Studie, glaube ich, dauert es exakt 15 Minuten. Also um diesen Zustand zu erreichen. Und wenn du dann gestört wirst, nur eine Millisekunde oder eine Sekunde von einem Kollegen, weil er was fragen will, brauchst du ja dann wieder, also deine 15 oder 20 oder 30 Minuten. Also du kommst dann nie vorwärts. Ja. Push-Nachricht vom Telefon. Ja. Vibrieren oder irgendwas, ja. Ja. Das reißt dich alles raus. Ja, deshalb, also wenn ich am Programmieren bin, dann mache ich das am liebsten so, Kopfhörer auf, Musik und dann Hacking Away. Da mache ich einfach klassische Musik an, Türe zu, Twitter-Client im Hintergrund und die ganzen anderen Seiten, die irgendwie drum sind, auf den zweiten Monitor schieben, der Monitor ausschalten und dann Fokus auf meinen Hauptmonitor und los. Moment, wenn du am Programmieren bist, dann kommen die Sachen, die du nicht sehen willst, auf den zweiten Monitor und den schaltest du aus? Genau. Also die Sachen, die ich, Facebook und das Ganze, da einfach die offenen Tabs, die gehen auf den zweiten Monitor, da sehe ich sie nicht mehr. Ja, aber den zweiten Monitor, den brauche ich zum Programmieren. Du bist dann ja dafür habe ich den doch. Ja, da mache ich am anderen Computer, der daneben steht. Ich habe vier Monitore nebeneinander. Da gibt es nette kleine Monitor-Umschaltboxen. Gibt es, aber ja, ich habe gern... Vier Monitore sind das eine, vier Tastaturen und Mäuse sind das andere. Nee, das sind zwei Tastaturen und zwei Mäuse, fertig, mehr nicht. Okay, da hast du einen Umschalter. Ja, mein Ziel ist es neun, also 3x3 so Monitore. Von dem habe ich schon immer geträumt. 30 Zoll. Sowieso, mindestens. Ja, ein bisschen krank muss man sein, irgendwo. Ich bin ja sonst ganz normal. Okay. Alle kichern so ein bisschen vor sich hin. Aber wenn du sagst, eben Konzentration und so weiter, da gibt es ja diesen anderen Artikel noch wegen Kinder und Ritalin und so weiter. Also ich finde, also ich habe mir den Artikel mal da durchgelesen, den finde ich schon krass. Wenn man bedenkt, dass, also nicht, dass jetzt Eltern mal für ein paar Minuten oder sowas das iPhone und das iPad ihnen zum Spielen geben, den Kindern, dass mal ruhig sind und so, das ist ja völlig okay. Aber dass Kinder in einem gewissen Alter, ich sage jetzt mal mit, ich weiß nicht, so 7 Jahren oder sowas, wirklich ein iPad besitzen, also quasi ihr Eigentum, ihr Spielzeug ist, finde ich krank. Ich kenne viele Eltern, die haben jetzt an diesen Weihnachten ihren Kindern, und das sind viele Kinder, die sind zwischen gleich wie Cecilia, 3, 4 Jahre alt. Und die haben ein iPod Touch oder sowas Ähnliches gekriegt. Aber hallo, ich weiß nicht, was denken soll, also vielleicht bin ich ja völlig oldschool oder sowas, aber was denken solche Leute, was das den Kindern bringen soll? Die können doch, also, weiß nicht, wie seht ihr das? Also, ich halte mich jetzt nochmal da zurück, aber... Solange es in Ergänzung zu anderen Spielzeug passiert, passt das, finde ich persönlich. Hatten wir ja schon mal. Solange das analoge Spielen noch genügend da ist und unsere Kinder haben viel, sogar viel zu viel analoges Spielzeug. Aber ansonsten pro Tag dürfen sie ein gewisses Kontingent, also die größere, die kleinen noch gar nicht, darf sie zwischendurch mal so ein Filmchen oder so schauen, wenn sie brav war. Ja gut, anschauen ist eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also du weißt ja, besitzen ist ja was anderes. Also wenn jetzt Sohnemann oder Tochter, sag ich mal, ich weiß nicht, eine Barbie-Puppe hat oder ein Auto zum Spielen, sehe ich das was anderes, als wenn du ein iPad besitzt. Das ist was völlig anderes. Das ist die ganz andere Zielgruppe. Oder ich weiß nicht. Ja, also gehören tut's ihr nicht, das iPad, aber es ist voll und ganz auf Kinder ausgerichtet. Sprich, es sind nur Kinder-Apps drauf und alles andere ist weg. Und Kinderfilme. Eben speziell, aber in diesem Artikel geht es ja darum, dass das die Kinder besitzen. Also wie du sagst, ich weiß nicht, Tim, wie siehst du das? Findest du das gut? Also ich denke, in Maßen ist es mit Sicherheit in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich so früh anfangen würde, wie da einige anscheinend der Meinung sind. Es gibt ja wirklich dann auch schon Babys, die dann schon damit anfangen. Es gibt ja so Zubehör, dass du eine Rassel hast, wo du dann dein iPad noch, ne, oder dein ja, iPod Touch oder so reinstecken kannst, dass das da schon mit bei ist. Das finde ich also wirklich zu früh dann mit dem Besitzen. Ja, ich denke, man sollte da tatsächlich dann auch die Zeitdauer dann kontrollieren, wie lange sowas genutzt werden darf, damit wirklich nicht der Fokus nur auf diesem einen Gerät liegt. Aber das Teil, das du erwähnt hast, das ist wirklich noch ein praktisches. Vor allem ist es so geschützt, dann geht es nicht so schnell kaputt, wenn es irgendwie runterfällt. Von dem her praktisch. Was ich hoffe, ist, auf dem Mac gibt's ja die Kindersicherung, dass du quasi beim Kinderaccount einrichten kannst, sie können nur zwischen 5 und 5:45 oder irgendwie 6 das ganze Ding Account nutzen Und ich hoffe, dass in der nächsten iOS-Version so etwas Ähnliches auch auf das iOS schafft, also aufs iPhone und aufs iPad. Das wäre eigentlich sinnvoll. Ist dann das die Frage, wie das mit der Administration dann vielleicht an der Stelle aussieht, ob man dann die Möglichkeit hat, dann zum Beispiel zwei Benutzer-Accounts miteinander zu verknüpfen und dann darüber das dann zu kontrollieren. Ja, oder halt einfach wie beim Rechner selber, wenn du ihn einschaltest, kannst du sagen, ich will mich anmelden als Kind oder als Elternteil. Ja, das Benutzerverwaltung. Da wollte ich jetzt gerade sagen, da kenne ich natürlich auch viele, die fordern eine Benutzerverwaltung eben für die iOS-Geräte. Kann durchaus sein, dass das noch kommt, ja. Aber ich muss jetzt sagen, ich denke jetzt mal nicht völlig konträr quer. So denke ich halt, ne? So bin ich halt. Aber so nach dem Motto, ich finde es überhaupt ganz schlecht, dass es überhaupt solche Kinderschutzmechanismen bei diesen Geräten gibt. Weil dann verlassen sich die Eltern dann nämlich drauf und dann quasi, da hast das Gerät und verschwinden dann. Dann ist das Gerät bei den Kindern und die können dann quasi machen, was sie wollen, weil das ja quasi geschützt ist und so. Hatten wir ja auch schon mal YouTube, Stichwort Sesamstraße und so. Also ich finde einfach mal, eine gewisse Aufsichtspflicht haben doch die Eltern und die Eltern sehen das halt irgendwie, das ist ein Gerät, das ist cool, das kann ich quasi so manipulieren durch die Software, dass das Kind nur dessen das machen kann. Also hat dann die Aufsichtspflicht, haben die Eltern das den Gerät übertragen? Ich weiß nicht, irgendwie machen die Leute sich das ein bisschen zu leicht. Also ich sehe das persönlich mehr als so eine Grundvoraussetzung. Die Aufsichtspflicht, das ist das, was nachher oben drauf kommt. Ja. Aber das einfach grundsätzlich eingeschränkt ist, dass es zum Beispiel täglich nicht mehr als eine oder zwei Stunden gibt. Und alles andere, das kommt dann noch dazu. Also ich sehe das so, dass eigentlich diese Geräte bei Kindern nichts zu suchen haben. Das ist also das Gleiche, wenn ich sagen würde, so ein Mann, 7 Jahre, darf jetzt Auto fahren zu Hause. Weiß nicht. Bernie, was meinst du? Das so still? Also ich als Unbeteiligter bei diesem Thema, früher war es so, dass die Leute einfach gesagt haben, Kinder hier Fernsehen und dann war gut. Oder in der Heimcomputer-Ära dann entsprechend der Computer, genauso. Jo, das war dann aber eher von der Bedienung her ein bisschen höher angesiedelt. Da konntest du noch kein Baby dran setzen. No? Das ist richtig, ja. Du verwechselst aber eins was, dass du im Prinzip in einem geschützten Raum warst. Das Fernsehen war quasi ja zeitlich begrenzt, also hat ja nicht dann nachts 23 Uhr geschaut, sondern eben da kam nur dann Kinderkanal und so dran und der Computer war ja auch nicht im Internet, also sie waren ja geschützt. Ja, aber ich meine, das ist als Fortentwicklung. Damals hat es dann also angefangen, dass die Industrie dann gemerkt hat, ui, jede Menge Kinder vorm Fernseher, da machen wir doch kindgerechte Werbung. Weil wenn die das nächste Mal mit beim Einkaufen sind, sagen sie, oh, das will ich haben. Mami! Ja, da hattest du dann schon die erste, das ist eine Manipulation, wenn du es so haben willst. Ne? Da wird dir eine gewisse Realität vorgegaukelt, in der das und das einfach sein muss. Und ich meine, genauso, man könnte jetzt anfangen, gewisse Markenklamotten scheinen ja heutzutage vorgeschrieben zu sein, damit du dazugehörst. Ist ja sehr praktisch. Und vielleicht geht's dann demnächst auch so weit, dass also, wenn dein Baby keinen Strampler von Armani hat, ja, dann hat sie ein Problem mit den Freunden oder ja, kann man auch so hindrehen. Ich meine, macht alles keinen Sinn, ne? Also ich find's bloß ja faszinierend, wenn ich dann die Kleinkinder sehe mit so einem fragilen technischen Gerät für doch ein paar hundert Euro. Und wenn ich mir das dann mit dem normalen Kinderspielzeug angucke, so nach dem Motto Kind, Kinderwagen, schwupp, raus, Boden, finde ich das eine spannende Angelegenheit. Aber dieser Trend wird von Apple garantiert gerne gesehen, weil da wird ordentlich nachgekauft. Und so ein iPhone oder ein iPod Touch hat einen riesen Vorteil. Den hängst du an Strom und der tut wieder. Bei einem anderen ganzen Kinderspielzeug musst du immer und immer und immer und immer wieder Batterien kaufen bis zum Umfallen. Naja, Akkus kannst du auch nicht. Ne? Ja. Logisch. beides Akku-Batterie-betrieben, ne? Ja. Aber um es nochmal auf das Fernsehen und die Manipulation dort. Ich meine, wenn du jetzt irgendwelche Apps hast, dann kannst du dort natürlich als Elternteil ein bisschen mehr kontrollieren, was dort abgeht. Auf der anderen Seite hast du da natürlich einen Rückkanal. Da kannst du also auch Daten wieder raussaugen, was beim Fernsehen natürlich nicht ging. Ist natürlich auch eine hochinteressante Geschichte. Was auch die meisten dann auch vergessen ist, wenn sie so eine Kinder-App installieren, dass dann beispielsweise zu der Zeit dann am besten Wi-Fi ausgeschaltet ist und man sich sein Apple-Account in dem Moment abschaltet. Weil es könnte ja eine In-App-Applikation sein und dann sagt das Kind, oh, Schafe, kaufen, $50. Boah, egal, was ist denn $50? Kaufen. Passwort. Ja, also im Prinzip, ich bin heilfroh, dass mich das nicht betrifft, weil da geht ja ein Riesenkrieg los. Wenn wir uns an unsere Kindheit mal so zurückerinnern, da hat's dann ja auch ab und zu mal gehießen, nee, also das guckst du dir jetzt im Fernsehen nicht an. Was hat man damals gemacht? Die Quengeln. Komm ich da trotzdem dran. No? Da hat man sich doch irgendwie überlegt, wie kann ich das umgehen? Und ich meine, wenn dann heute ein Nicht-Informatiker mit so einem Mann sich irgendwie im Krieg befindet über den Zugang zum iPhone, der zieht doch da garantiert den Kürzeren, weil Sohnemann hat mehr Kapazitäten, dort das Internet zu befragen, wie kann ich trotzdem, oder? Stimmt. Ja, aber zu der Frage von wegen In-App-Käufen und so weiter, also ich werde es da ganz einfach machen, wie es meine Eltern gemacht haben. Also ich hatte früher Sackgeld bekommen und das hat gelangt für eine Woche oder musste. Und da ist genau gleich. Ich lade da, sagen wir, 5 Franken in App Store mit einer Karte rein. Und wenn die aufgebraucht sind, sind sie weg. Das finde ich auch durchaus in Ordnung. War bei mir im Prinzip genauso. Du hast halt dein Taschengeld gehabt und das musst du heute natürlich entsprechend dann verteilen auf irgendwelche Prepaid-Karten vom Handy. Wenn die leer ist, gibt's halt den Monat nichts mehr. Und so lernt man's, mit Geld umzugehen. Aber sehr, sehr faszinierend. Also eure Kinder kriegen das Taschengeld auf das iTunes-Konto gezahlt. Sicherlich. Also das heißt dann im Sinne, das ist eine neue Währung. Ja, nee, also im Prinzip würde ich das so machen, dass ich sagen würde, hey, pass auf, du kriegst im Monat so und so viel Euro und die kannst du dann selber verwalten. Jo. Wie viel dann auf dem iTunes-Konto, auf der Prepaid-Karte oder sonst irgendwas landen, ist ja dann die eigene Sache. Aber eine Prepaid-Kreditkarte. Das heißt ja eben, wenn dann im Prinzip die Sparkassen mit diesen NFC-Systemen dann aktiv werden, heißt das ja dann für das Kind, es kriegt ja dann irgendwann mal kein Taschengeld in Form von bare Münze, sondern es kriegt dann einfach so eine Sparkassen-NFC-Karte und bezahlt dann halt dann auch bei den Kassen, also zum Beispiel, wenn sich jetzt mal so ein Schokibon oder so ein Kaugummi oder sowas kaufen will, dann mit dieser Karte und ist dann quasi völlig in diesen elektronischen Zahlungssystemen völlig integriert. Also ich glaube, dass da durchaus ein Problem auch drin liegt. Wenn man direkt Bargeld vor sich liegen hat, dann sieht man, wie viel das ist. Das ist greifbarer als irgendwo einfach ein paar Zahlen. Zumal man, also ich weiß auch nicht, wie das bei der Sparkasse in Zukunft aussehen wird. Da kommt ja bis zum Ende des Jahres dieses NFC-Bezahlsystem. Wie kann ich schauen, wie viel Geld noch auf dieser Karte drauf ist? Brauche ich da wieder ein Smartphone, was ein NFC-Lesegerät drin hat? Muss ich da zum nächsten Automaten rennen, um da zu schauen, wie viel ist drin, wie viel ist noch drauf? Oder bekomme ich das an der Kasse angezeigt? Also da sind echt schon noch so ein paar Fragen, die ich da entsprechend hätte. Da hast du in der Schule einen Kollegen, der ein NFC-Gerät hat und immer, wenn du an dem vorbeiläufst, saugt er alles runter, was da drauf ist. 20 Euro. Und dann sagt er es dir. Genau. Was es noch gewesen wäre. Ja. Was ich an diesem Artikel besonders spannend fand, war der Nebensatz, dass das ja alles anonym ist, dass da keine Kundendaten weitergegeben werden. Genau. Finde ich hochspannend. Ist auch noch analog, oder? Geht ja gar nicht, da müsste ja immer jemand da sitzen und alles mitschreiben, oder? Also ich habe das jetzt so verstanden, dass dieses NFC-System, was da eingeführt wird, von der Sparkasse halt bis Ende des Jahres, dass das einmal kannst du ja abbuchen bis 20 Euro. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist das ein Prepaid-System, genauso wie die Geldkarte, oder? Ja, aber dass das vollkommen anonym ohne Weitergabe der Kundendaten an den, der das Geld kriegt, ist. Ist das genauso anonym wie Bitcoin, oder? Nee, ja. Moment. Ich meine, das ist doch wieder die totale Verarschung. Da wird im Nebensatz gesagt, das ist eine ganz anonyme Geschichte. Machen Sie sich da keine Gedanken, Sie werden nicht überwacht. Dem Sie das Geld geben, der kriegt das gar nicht mit. Eben. Erstens einmal bezweifle ich, dass wenn das so wäre, dann müsste die Sparkasse bei sämtlichen Händlern die Sachen da vor Ort haben. Das heißt, das müsste also Eigentum der Sparkasse sein, damit das der Händler nicht mitkriegt. Weil ansonsten muss man da ja schon eine nachvollziehbare Transaktion haben. Da geht ja immerhin Geld von A nach B. Und das Zweite ist, dass natürlich die Sparkasse überall mitkriegt, was du wo gekauft hast. Das lassen sie einfach unter den Tisch fallen. Das ist ja alles ganz anonym. Wie Geld früher, ist genau das Gleiche. Denken Sie nicht drüber nach. Ja, stimmt. Total überwachen, aber dann wäre ja im Prinzip so Schwarzgeld oder so, Verschiebung wäre ja dann auch nicht mehr damit möglich, ne? Oder? Weil das ja total überwacht und so. Was willst du auch 20 Franken Schwarzgeld verschieben? Ja, das, ich meine jetzt nur als Beispiel. Früher konnte man noch klassisch Geld verschieben, da war man noch, ne? Und so, und heutzutage, Bits und Bytes. Bei der ganzen Geschichte ist es ja auch so, wenn es wirklich anonym wäre, hättest du ja auch das Problem, dass du meinetwegen, wie Bernie schon sagte, eben die Transaktion, die muss ja auch irgendwie bestätigt sein, dass was von A nach B gegangen ist. Sonst hast du es ja irgendwann so, dass wenig von A und ganz viel bei B ist. Also wenig von A weggenommen, aber ganz viel bei B angekommen. Könntest du nicht nachvollziehen. Eben, du kannst wahrscheinlich auch dann die Transaktions-ID oder beziehungsweise die User-ID und den Inhalt dann auch faken. Und du sagst dann einfach, ich habe jetzt so viel Geld und du kriegst jetzt so viel Geld. Aber im Prinzip ist es doch so, früher hatte man Ware gegen Ware. Dann gab es mal Ware gegen Gold. Ware gegen Schein, der sagt, dass Gold da ist. Dann gab es nur noch den Schein ohne Gold. Und jetzt will man den Schein dann auch noch abschaffen, weil im Prinzip ist es ja heutzutage schon so, dass im Prinzip nur noch Buchgeld gibt, oder? Also das ist virtuell gegen Ware. Nee, im Prinzip, wenn heutzutage wir brauchen 3 Milliarden, um eine Bank zu retten, da wird doch niemand auf die dumme Idee kommen, jetzt irgendwie für 3 Milliarden irgendwelche bunten Scheinchen zu machen. Das ist dann nur noch eine Zahl in einem Computer. Eben, sie erhöhen einfach die paar Nullen und dann ist gut. Das ist virtuell. Ja. Dann kannst du quasi, wenn du irgendwann mal, wenn du jetzt dann sagst, Ware, also virtuell gegen Ware, kommt wahrscheinlich dann auch irgendwann mal Ware gegen Ware. Also davon sind wir erstmal ausgegangen. Aber eventuell wird es da wieder hingehen. Aber eben, das wäre natürlich schon ein gewisser Rückschritt. Also ich brauche jetzt ein Lehm und du gibst mir 2 Schafe. Wobei wir dann bei Siedler werden. Fülle ich dann mein Kindle? Ja, du kriegst vor allen Bücher. Vor allen Dingen hast du dann 5 Äpfel und einer davon ist Molch und den kannst du dann wegschmeißen. Irk. Und auf dem Angebissenen kannst du Apps installieren. Genau. Wie transportierst du deine 2 Schafe nach Hongkong, um dort deine 3 Lehm zu kaufen? Siehst du, deshalb ist virtuell doch besser. Da gibt's keine Transportkosten. Ja, das erzähl mal der Deutschen Post. Gut. Mit der habe ich zum Glück ziemlich wenig zu tun. Ja, dann erzähl's der Schweizer Post. Mit der habe ich leider sehr viel zu tun. Ja. Die finden aber nicht diesen Geldtransfers. Ja, aber die finden diesen virtuellen Markt, wo es keine Transportkosten gibt, unheimlich toll, weil sie sich da eine goldene Nase dran verdienen. Früher bist du in den Laden gegangen, hast dir dort einen Pfund Kaffee geholt und heutzutage wird dir das per Post vorbeigeschickt. Aber und sie die sind elendig langsam. Was haben Sie geschrieben? 10-15% Umsatz, also in der Schweiz, Coop, Migros, Onlinehandel statt normalen Ladenhandel. War das nicht 1%? 1%? Habe ich mich verlesen? Oh, ich habe eine Null zu viel. Siehst du, ich habe es nur überflogen, also ich kann mich da auch irren. Also ich habe da nur kurz drüber geguckt und habe da gesehen 1%. Aber Das heißt dann, gut, jetzt eine Null hin oder her ist ja eigentlich, ist doch egal, Portokasse. Irgendwann mal 10%. 10%, okay, also dann lassen wir die Null. Irgendwann Nee, kann doch ein dann, Prozent. ja, was Ja, wie jetzt? nun? Das habe ich auch nur überflogen. Einigen wir uns auf 5%, dann ist es in der Mitte. Nee, egal, ist ja wurscht, wie viel es jetzt ist ja wurscht. Es geht nur ums Prinzip, dann, dass irgendwann mal Coop und Migros sagen können, ach komm, was soll's, da ja alle dann NFC-zertifizierte Karten haben und alle so noch virtuelles Geld haben, da können wir diese ganzen Coop-Läden und so weiter einstampfen. Wir brauchen ja gar keine Verkäufer mehr und keine Kassensysteme und so weiter. Alles können wir alles einstampfen, weil es ja virtuell kannst du es im Internet bestellen und das wird dann quasi in echter Ware vor die Haustür geliefert, oder? Ja, siehst du doch jetzt schon bei den Banken, da wird das doch auch so gemacht. Es ist doch das Gleiche. Ich meine, dann hast du hinterher, hast du dann statt dem Geldautomaten, hast du deinen Koop-Automaten. Wollen wir das? Wurde damals bei den Banken auch gesagt. Wollen wir das? Wollen wir nicht den netten Herrn am Kassenschalter haben? Wollen wir uns dort mit dem Computer rumärgern? Hat sich doch breit durchgesetzt. Warum? Weil es doch einfach praktisch ist. Du kannst nachts um 3 Uhr zu deiner Bank gehen und kannst dir was auszahlen lassen. Mach das mal 1970. Und so kannst du dann in Zukunft nachts um 3 zu deinem Laden gehen und sagen, ich will jetzt noch ein ordentliches Rindersteak haben. Ja, zack. Ich habe letztens einen wunderbaren Bericht gesehen irgendwo über Automaten. Und da gab es einen, der hat dir irgendwie in 5 Minuten eine Pizza gemacht. Das heißt, du hast da einen Automaten und dann kommt da warme Pizza raus. Gab Auch es in Italien? Konntest du noch jeweils auswählen, was du drauf haben willst? Und das wurde dann tiefgekühlt, Teig geknetet, wupp, gebacken und kam dann nach 5 Minuten raus oder so. Dasselbe gab es auch für Spaghetti. Schnell kochend, also irgendwie so mit Loch in der Mitte, damit mehr Angriffszone und dann wurden die 2 Minuten gekocht mit heißer Soße und schwuppdiwupp. Und was gab's noch? Es gab einen Goldautomaten. Den fand ich besonders spannend. Ups. Echt? Ja, und zwar sind die hingegangen, haben Getränkeautomaten genommen, haben den extra gepanzert und da kannst du jetzt, was weiß ich, deine Euroscheine reinstecken und da kommt unten Gold raus. Guter Tausch. Also so wegen Euro und so. Ja. Also Ich kenne es das nur mit Pommes. ist eine geniale Geschäftsidee, ne? Vor allen Dingen, das ist anonym. Die werden wahrscheinlich irgendwann mal ziemlich Probleme kriegen, wenn der Staat dann merkt, ui, da kann man ja sein ganzes Schwarzgeld reinhauen. Ne? Weil Geldwäsche, wo ist das Problem? Du schiebst das in den Automaten rein, solange der sagt, den Schein akzeptiere ich, hast du hinterher Gold. Und zwar physikalisch. Oder eine Pizza. Oder eine Pizza. Ist die Oder Frage, ob du Pommes. jetzt hungrig bist oder eine Geldanlage brauchst. Könntest du natürlich auch eine Lustig. goldige Pizza nehmen, ne? Ja. Goldautomaten, aber umgekehrt klappt noch nicht Gold rein und Geld raus, oder? Das dürfte wahrscheinlich von der Prüfung her schwieriger sein. Das mit dem Schlitz ist auch das Problem, denke ich, ja. Und dann gab es noch einen Automaten, der alte Handys angekauft hat. Okay. Da Denke ich konntest auch du noch dein was. Handy reinlegen, dein altes, und dann haben die erstmal geguckt, was ist denn für eins? Dann kommt ein Anschlusskabel raus, das schließt du dann unten an, der guckt, macht einen Technikcheck und sagt, okay, für das kriegst du noch $100. Cool. Cool, Ist aber ja. eigentlich von der Idee her gar nicht mal so schlecht. Ja. Weil ich möchte nicht wissen, wie viele Handys, ja, die meisten schon zu Hause rumfliegen haben. Die aber nicht mehr benutzt werden. Und dann werden die ordentlich recycelt und wird dann hinterher nochmal geguckt, was kann man weiterverkaufen, was geht ins Recycling, Batterie raus und dann wird das eingeschmolzen und das ganze Gold wieder raus extrahiert und so weiter und so fort. Ja, der Rest landet in Afrika irgendwo auf einer Ja. Mülldeponie. Das klingt dann schon sehr Futuristisch, muss man sagen. Aber wenn man jetzt sagt, futuristisch, lass uns doch nochmal, weil das letztes Mal so gut geklappt hat, nochmal in die Glaskugel schauen. In den nächsten paar Tagen passierte relativ viel. Wir haben ja, glaube ich, nächste Woche haben wir diese Consumer Electronics Show in Las Vegas. Und dann kommt ja angeblich noch Ende des Monats, im Januar, kommt ja, glaube ich, noch so eine Apple Keynote angeblich. Was meint ihr? Einmal so Las Vegas, was kommt da so? Und was bringt Apple so? Oder vielleicht deckt sich das ja auch. Vielleicht machen die beiden ja ähnliche Sachen. Ganz viele Google-Fernseher. Ist es nicht so gewesen, dass Microsoft auf der CES, oder sind die gar nicht dabei? Doch, der letzte Mal. Speech, die letzte Keynote haben sie ja. Ich habe da irgendwie was in Erinnerung, dass die da die Nachfolgekonsole von der Xbox 360 vorstellen wollten oder zumindest schon mal drüber sprechen wollten. Kann das sein? Also ich bin mir da nicht. Oder weiß nochmals nicht. Nochmals ein Harpy Slate. Im letzten Jahr. Der soll ja wieder kommen mit Windows 8 in diesem Jahr. Nein, mit WebOS, mit der freien Version dann. Open Source. Okay. Da musst du schon wieder einen neuen kaufen. Richtig, für 100 Euro dann wieder. Genau, weil es nach 4 Wochen wieder in Ausverkauf geht. Genau. Ist aber dann billiger als der Playbook, weil der wird ja für 400 Dollar günstiger verramscht und kostet jetzt 300 Dollar immerhin noch. Das Schrottbook? Playbook, ja, genau. Ja. Ja, aber CES, wie gesagt, da also habe ich mich jetzt noch nicht so richtig mit beschäftigt, was da passiert, aber das könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass da irgendwas zugesagt wird. Nintendo ist, glaube ich, da auch mit bei, oder? Die werden dann wahrscheinlich die Wii U noch mal zeigen. Die machen jetzt einen App Store. Habt ihr das mitbekommen? Ja, auf dem Tablet, ja. Auf dem Wii U, oder? Ja. Ja, haben die doch schon längstens. Das war doch auf der Wii schon drauf. Ja, diese Kanäle oder Channels, wie sie sie genannt haben. Ja. Standalone halt, dass du quasi das haben sie ja damals gesagt, letztes Jahr, dass das Tablet-ähnliche Steuerkontrollteil quasi nicht autark bedienbar sein soll und jetzt angeblich soll es doch autark bedienbar sein, also mit E-Mail-Client und so. Mhm. Welch ein Wunder. Komisch. Aber es ist schon anzunehmen, dass dort die Konkurrenz irgendwie schon noch was positionieren wird. Auch wenn ich jetzt die Wii U nicht so erschreckend finde, also wenn das jetzt mein Konkurrent wäre, dann würde ich sagen, ja, da stehe ich mit meiner PlayStation 3 noch ganz gut da. Also die 3DS hat sich im Weihnachtsgeschäft gnadenlos gut gegen die Vita von Sony geschlagen. Ach, die Vita, gibt's die auch noch? Ja gut, das ist ein anderes Segment. Ich meine, das ist jetzt genauso, als wenn du iOS-Devices mit Macs vergleichen würdest. So nach dem Motto. Apfel gegen Birne. Ja. No, also das ist eine andere Kategorie für mich. No? Mhm. Also, aber jetzt bei den großen Konsolen, ich meine, die 360 ist doch schon ein bisschen angestaubt inzwischen, oder? Ja. Also was mich an der Stelle speziell interessiert, ist die Technik bei der 360, weil es wird ja gemunkelt, dass die dieses Mal statt auf Power-PC, wie jetzt bei der Xbox 360, dass der Nachfolger auf ARM-Prozessoren basieren soll. Was ja durchaus für Microsoft auch sinnvoll wäre. Ganz einfach aus dem Grund, die haben dann auch eine Basis. Windows 8 wird ja auf ARM-Prozessoren laufen können. Wir haben dann eine Basis, die eben auf x86 und auf ARM laufen würde und brauchen dann für ihre Xbox nicht extra noch eine spezielle Anpassung schreiben. Ich glaube, PowerPC hat auch irgendwie ein Wärmeproblem. Nein. Hat sich da mittlerweile noch nichts wieder geändert? ARM dürfte dort mehr Leistung auf weniger Abwärme haben. Von daher macht Sinn. Und sie brauchen das Armgeraffel ja eh für Tablets und so weiter. Genau. No? Und dass sie da PowerPC auf den absterbenden Ast schicken, ich meine, sie folgen dann eigentlich nur Apple. Und sonst Las Vegas, außer Spiel, Höllen und so, was kommt da sonst noch? Was meinst du? Eben ganz viele Fernseher mit Google vorinstalliert. Wer braucht denn schon Fernseher? Echt, soll das wirklich kommen jetzt, dass da überall Google dann drauf ist, das Google TV? Der Eric Schmidt hatte gesagt, dass Mitte 2012, weiß nicht wie viel Prozent der verkauften Fernseher das Google-Zeugs, alle das Google-Zeugs drauf haben. Ist ja von mir aus gesehen auch die einzige Möglichkeit, wie sie irgendwas gegen das kommende, vielleicht irgendwann Apple TV entgegensteuern können. Einfach mal überall was draufgeklatscht und wenn dann Apple TV kommt, dann schauen, was die gemacht haben und dann das irgendwie hoffen, mit Software ausbessern zu können. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass zum Beispiel Samsung bereits ja jetzt schon Lösungen in die Fernseher integriert, die eben entsprechend Apps ermöglichen. Die haben ja auch schon einen App Store drauf, Streaming-Dienste sind drauf. Ob sie jetzt unbedingt notwendig wäre, nutzt sie aber Google niemand. Dann. Jürg, ja. Sage ich da nur. Also Steve Jobs hatte damals auch mit seinem iPhone gesagt, wer braucht schon den Stylus? Jürg, so nach dem Motto, wir bedienen das mit dem Finger. Also er hatte in seiner Biografie geschrieben, dass sie die Lösung für eben dieses TV-Teil gefunden haben. Und ich habe mich auf den Weg zum Kaffee, habe ich mich gemütlich mal mit Martin noch unterhalten und so. Und ich habe gesagt, also so nach dem Motto, Fernseh, eine Revolution im Fernsehbusiness. Also ob das jetzt das Gerät mit Siri steuern kannst, sagst, ich will jetzt den Kanal wechseln, laut, leise oder sowas, finde ich keine Killerfunktion. Ob jetzt du auf dem Apps auf dem Fernseher hast, sehe ich nicht als Killerfunktion. Ob du jetzt damit Internet drauf hast, hochauflösend, sehe ich nicht als Killerfunktion. Es gibt eine einzige Sache und weiß nicht, Martin, ob du immer noch der Meinung bist, wo wirklich das die Killer-Feature schlechthin wäre und das wäre der logische Schritt, wenn du dort FaceTime drauf hättest. Dann hätte jeder normalsterbliche Mensch zu Hause eine Videokonferenzsystem stehen mit einem großen Bild. Und das wäre die Revolution. Das sagen, ich rufe jetzt schnell mal in Anführungsstrichen meine Eltern an und wir unterhalten uns oder wir machen Spieleabend. Und wir haben dann FaceTime über einen so großen Bildschirm. An die Idee hat noch keiner gedacht. Vielleicht Apples. Social TV, glaube ich nicht. Also, das finde ich zum Beispiel für mich überhaupt gar kein Argument. Hätte ich gar kein Interesse dran. Wenn man mit dem Telefon kann man, das packt man sich und man rennt noch in der Gegend rum. Also ich weiß nicht, ob ihr wirklich festgenagelt dann an einer Stelle steht. Familie, du hockst auf dem Sofa und alle zusammen sprechen mit Großmutter und Großvater. Und das Coole daran, vielleicht bist du auch alleine, beginnst auf dem Smartphone, also dem iPhone, weil du noch auf dem Hauseweg bist, winkst da kurz rein. Und wenn du zu Hause ankommst, musst du nicht mal per Dockingstation, sondern einfach sage Stream to Apple TV und dann läuft das Ganze auf der Apple TV weiter. Und wenn du dann ins Bett gehst, dann nimmst du es mit und schickst dir es auf den iPad und machst da weiter. Es geht ja eh nachher alles auf die Cloud, genauso wie Filme aufnehmen. Nimmst du in die Cloud auf und schaust ihn von welchem Device aus auch immer. Also wie gesagt, das wäre jetzt für mich insgesamt nee. Also ich glaube, für die Generation vorne dran könnte das schon was sein. Die sagen, ich will nichts mit so einem komischen Smartphone anfangen, aber dass dann der Fernseher das kann. Und ich meine auch von der Überwachungsqualität her ist das garantiert toll, weil da kann man sich ganz schön auf den Fernseher hacken. Und der hat dann garantiert einen guten Ausblick auf das Wohnzimmer. Garantiert, ja. Was jo. Da so rumsteht. Ja, das ist garantiert eine tolle Geschichte für gewisse Zweige in dieser Gesellschaft. Nun? Gab es nicht im letzten Jahr Ansätze, die Kinect für die Werbebranche zu benutzen? Dass die eben entsprechend schauen, ist jemand im Wohnzimmer anwesend? Aha, da ist ja jemand. Und wir bringen dann Werbung. Also ich meine, da gab es letztes Jahr einige Meldungen zu. Cool. Das ist gut, ja. Ich muss mal Werbung schalten. Ich habe da so ein paar Dinge, die ich unter die Leute bringen möchte. Tja. Ich meine, da gibt es dann ganz neue Spiele, wie zum Beispiel Fernseh-Mikado. Beweg dich nicht, sonst kommt Werbung. Oh, scheiße, die Nase juckt. Aber ich kann da jetzt nicht hin, weil ansonsten bombardieren sie mich wieder. Oder passende Werbung. Sie haben dieses rote Kleid. Wir hätten da die passende Kette dazu. Handtasche. Sie sehen ein bisschen krank aus. Wir hätten da ein tolles Dopingmittel. Nee, also um da nochmal auf den Fernseher zurückzukommen. Für mich das absolute Killer-Feature wäre A, dass die ganzen Geräte, also ich meine, man hat einen Blu-ray-Player, man hat einen DVD-Player vielleicht noch, man hat einen Satellitenreceiver, einen DVB-T-Receiver, DVB-C, DVB-S-Receiver, klar, und den Fernseher selber, vielleicht noch eine Stereoanlage dazu. Und für diese Dinge hat man meistens immer irgendeine Fernbedienung. Und allein das unter einen Hut zu bringen, mit diesen blöden Fernbedienungen, die mittlerweile auch schon, ich glaube, die haben bald genauso viele Knöpfe wie eine Computertastatur. Das kann so nicht weitergehen. Und wenn Apple da wirklich was finden könnte, dass ein Fernseher sich gescheit mit einem Tablet, mit einem iPhone oder sonst was bedienen lässt und da vielleicht auch die Geräte drumherum sich super damit steuern lassen, ja, das wär's. Geh mal zu Logitech Harmony Link. Teste ich ja gerade. Gut. Ist ein ganz neues. Die sind natürlich in den USA. Ja, aber das kannst du doch relativ einfach selber basteln. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Umsetzer von Bluetooth oder WLAN nach Infrarot. Mhm. Ja, aber wenn dann die Bedienung dabei noch entsprechend funktioniert, so ja, wie es beim iPhone im Prinzip auch war. Wir hatten vorher diese ganzen Smartphones, die wir hatten, die waren alle recht umständlich. Dann kam Apple und hat gezeigt, so funktioniert das. Und darauf hoffe ich im Prinzip im Fernsehmarkt dann entsprechend auch. Ja, aber ich meine, also wenn ich jetzt das Problem hätte, dann würde ich einfach hingehen und würde da diese Umsetzgeschichte von Wireless zu Infrarot machen, weil leider haben ja die ganzen iOS-Geräte kein Infrarot. Ja, zum Glück. Und ja, wie, je nachdem, wie du siehst, ne? Genau, ja. Aber im Prinzip so eine Oberfläche kannst du dir ja, wenn du Informatiker bist, kannst du dir ja selber stricken. Aber gibt's doch schon, also von Logitech solche Sachen, solche Bedienungen, das kannst du selber zusammenstricken, selbst in der Bedienungsoberfläche. Genau, das Harmony Link. Ja. Gibt's eigentlich schon, aber ich sag mal, also wie du sagst, Tim, also für mich persönlich wäre das nichts, weil ich habe jetzt kein Problem, wenn ich da 3 oder 4 Fernbedienungen rumliegen habe. Es ist keine Revolution, ob ich jetzt eine einheitliche Bedienungsoberfläche habe, dann müsste ich ja quasi so nur eine Marke kaufen, weil die Leute sich ja untereinander so wieder nicht einigen können. Also wenn ich jetzt da Harman-Kardon-Anlage habe, die werden sicherlich nicht das Bedienkonzept von Apple drin haben und wenn da Yakamichi und wie sie alle heißen, also wird nie passieren. Die werden sich nie einigen, Sony und ja, aber so weiter. Das ist doch letztendlich egal, wenn du hinten dran eine offene Schnittstelle hast zu Infrarot. Das gab es früher doch auch schon. Schneider hat früher Stereoanlagen angeboten, die einen gemeinsamen Bus hatten, wo du entsprechend Schallplatten und hat sich nie durchgesetzt. Das gab's alles schon. Ja, aber bei der Bedienung ist es doch so, du hast einen Befehl. Und diesen Befehl, den kannst du ja jetzt über eine selbstgestrickte oder auch sonst wie irgendwie gemachte Touch-Oberfläche integrieren. Weil das, was bei den Universalfernbedienungen immer so nervig war, ist, dass sie erstens mal konnten sie meistens nicht alles und zweitens mal war es die Geschichte, dass die Bedienung drunter gelitten hat, weil die Tasten halt irgendwie angeordnet waren und du musstest dort irgendwie eine Zuordnung machen. Mhm. Wenn du dir da selber eine Touch-Oberfläche und das lässt sich eigentlich als Baustein relativ einfach zusammenklicken, wenn du dir das da selber einrichten kannst, dann kannst du dir eine einheitliche Oberfläche machen oder auch mit einfacher Wischgeste von einem Screen zum anderen. Also du kannst entweder alles auf einem Screen haben oder kannst dir für jedes Gerät einen Screen machen oder irgendwie die wichtigsten Eigenschaften alle auf einem Screen und dann, wenn du es genau haben willst, mit Sendersuche und so weiter, was du nicht immer brauchst, da nochmal ein extra Screen für. Also ich kann mich irren, aber ich glaube, Bang & Olufsen hat es mit Beolink schon gemacht. Vor 10 Jahren. Es gibt einfach so eine kleine Box, also wie ein Tablet-ähnliches Teil. Und da kannst du die Buttons hin und her schieben. Das verbindet sich mit Radio, Fernseher, CD-Player, allen Schnickschnack. Also das gibt's eigentlich oder gab's schon. Mhm. Aber nur gut, Apple kann es natürlich das immer noch besser machen und so weiter. Aber ich sehe das nicht als Revolution an. Eben, also ich sag das und an dieser Stelle ist es doch so gewesen, dass diese Lösungen, die damals existiert haben, doch eigentlich alle auch relativ technisch noch waren, oder? Ja. Und da sehe ich halt den Fortschritt, dass wir können das vielleicht, aber Oma Erna mit ihren 70 Jahren, die steht da und hat hier so ein Bussystem, da steht irgendwas im Handbuch vom Bussystem und da soll das Kabel von links nach rechts. Ja, die steht davor und weiß da nichts. Und wenn das einfach gelöst werden kann. Vor allen Dingen, wenn dann die Oma so eine Fernbedienung der Enterprise-Klasse vor sich hat. Ne? Also mit 1007 Knöpfen. Genau. Da blickt die doch nicht durch, wenn die dann ein Touchscreen hat, wo genau die Knöpfe drauf sind, die sie haben will. Ich meine, das wäre doch was. Also gehen wir mal Folgendes. Apple bringt in Februar ein iTV. Das ist, sagen wir mal, ein 50 Zoller, 60 Zoll großes Display, wo im Prinzip quasi ein Mac drin steckt mit der iOS-Oberfläche, das per Siri sprachsteuerbar ist. Es hat keine Fernbedienung und funktioniert einfach ein Knopf einschalten. Der Rest passiert alles automatisch und du kannst es im Prinzip dann fernsteuern, entweder mit Handwinken, Stimme oder sonst irgendwas. Meint ihr, dass es die Masse nur deswegen kaufen würde? Da kommt noch mehr. Eben, deswegen frage ich mich, ja. Wenn du sagst zum Beispiel, das iPhone ist von der Bedienung her klasse, mit diesem Wisch und alles Mögliche. Aber deswegen, glaube ich, ist es nicht so gut verkauft worden, sondern eben nur wegen diesem App Store. Weil eben Palm das eben verpeilt hat. Palm musste die ganzen Programme separat irgendwie installieren mit USB-Kabel und weiß der Teufel was. Und bei iPhone ist es halt integriert. Nee, Moment. Das iPhone, was rausgekommen ist, hatte keinen App Store. Damals nicht, ja, stimmt. Ja. Da war die damals nicht. Das war erst, ja. Also das der war kam erst hinterher. Den kannst du nicht verantwortlich machen für den Erfolg des iPhones. Also das iPhone war ganz klar die Bedienung. Weil alles andere, was es damals gab, da war ja auch dieses Symbian OS noch weit vorne. Das war ja. Sie haben versagt. Sie haben versagt. Das muss man so sagen. Es gab Touchscreen-Handys, das gab es ja auch alles schon. Oder auch, man denke mal zurück, Windows Mobile, wo du dann den Stylus hattest und im Prinzip mehr oder weniger die Windows-Oberfläche obendrauf. Also das war ein Riesenschritt nach vorne von der Bedienung. Okay, also sagen wir es mal anders. Okay, habt ihr recht. Also sprich, die anderen haben alle versagt in der Bedienung. Aber wenn ich jetzt einen Fernseher von Apple habe und der lässt sich jetzt fantastisch bedienen, egal wie, ist ja nicht wurscht. Würdet ihr dann euren bestehenden Fernseher aus dem Fenster rausschmeißen, also oder jemanden schenken oder verkaufen und diesen Apple-Fernseher nur deswegen so gierig kaufen wie damals das iPhone? Würdet ihr das machen? Nee, deshalb haben sie ja auch das Apple TV gemacht, was zusätzlich war. Weil viele Leute erst gerade umgestellt haben, ja. Weil es ein cleveres Konzept ist. Du kaufst dir ein extra Kästchen, das ermöglicht Apple wiederum Content zu verkaufen. Und ich vermute mal, dass das dann auch gewisserweise die Bedienung dann noch so ein bisschen einfacher gemacht hat, weil du dann auch solche Sachen wie YouTube und so weiter auf den Bildschirm bringen kannst, ohne dass jetzt Oma und Opa einen Computer haben müssen. Aber du kannst ihnen einen YouTube-Link irgendwie schicken. Also das heißt, es gibt dann Apple TV, gibt es dann in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen als einmal als externe Edition, als Box und einmal als komplett vollwertiges Display-System. Das glaube ich, weil viele Leute haben sich ja jetzt über die letzten Jahre neue Flachbildschirme zugetan. Warum sollten die nochmals etwas? Oder sie machen es voll über den Preis, was ja Apple untypisch wäre. Ja, ich glaube, da wird Apple eher in der Design-Schiene mitstehen. Das glaube ich auch, ja. Eben, ja. Dass man sagt, okay, hier, ihr könnt jetzt Apple Design von A nach B haben. No? Aber es kann durchaus sein, dass in der Relation dann entsprechend das Apple TV im Verhältnis teurer ist als der Fernseher zum Beispiel dann. Ja, nehme ich auch an. Wird anders auch gar keinen Sinn machen. Ja, eben. Ja. Also so mal, weil die wollen mit den Fernsehpreisen, wollen sie ja eigentlich auch gar nicht konkurrieren. Nee. No? Würde auch keinen Sinn machen eigentlich. Deswegen habe ich diese ganzen Geschichten oder diese ganzen Rumors, die sie da verbreiten, kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, weil es macht keinen Sinn. Aber wenn jetzt nochmal Apple sagt, wir verkaufen euch diese Apple ITV-Box extern für $50 statt für 99, würde eine kaufen. 99 geht auch. Also das ist preislich eigentlich schon ganz okay. Und ich nehme mal an, wenn sie noch ein High-End-Gerät mit dazu machen, weil wenn du dir mal die Preise für die Design-Fernseher anguckst, B&O und Co., holla, holla. Ja, günstig, ja. Günstig. Ja. Da bist du da mit 2.000, 3.000, bist du da dann gut angesiedelt. Also ihr meint, das ist schon ausreichend, um diesen gleichen Hello-iPhone-Effekt zu bekommen? Also ich würde sagen, ja. Ob da jetzt eine Kamera dann im Fernseher noch drin ist oder nicht, ich meine, wird ja vom iOS unterstützt, worauf es dann mit Sicherheit auch laufen wird. Das ist ja dann eine Kleinigkeit, die 5 Euro oder $5, die wird sich Apple dann noch leisten können, um da auch eine Kamera einzubauen. Zumal da ist Platz. Viel Platz, ja. Eben. Ne? Obwohl, das kommt drauf an, wie du einen Fernseher baust. Also ich weiß nur, die ganz flachen, die es ja mittlerweile gibt, also viel Platz hat man da eigentlich doch nicht mehr so drin. Vergleichsweise zum iPhone? Ja, gut. Klar. Ja. Obwohl es gibt ja so Mockups, da ist ja wirklich extrem drin, so 5-6 Millimeter, also iPhone-mäßig. Ja. LG hat rausgebracht einen Fernseher mit 4 Millimeter Dicke. Ja, eben sowas in der Art kommt ja, aber habe ich auch schon mal gesehen, also es bleibt 50 Zoll, oder? Ja, genau. Ist das der? Ja. Ja. Und laut neuesten Hochkomma, Gerüchten arbeitet der Jonathan Eve ja an einem 50 Zoller. Und LG ist ja sowieso irgendwie bekannt da. Also heißt das jetzt eigentlich nur noch abwarten und Kaffee trinken? Das kannst du sowieso, das ist ja Apple sowieso. Du machst hier extrem viele Hoffnungen über all die Gerüchte und dann hat's noch einen Mixer drin und eine Mikrowelle sowieso. Und dann kommt die Keynote und alle sagen, ah, gleich war beim iPhone 4S, alle waren enttäuscht. Hätte Apple da iPhone 5 draufgeschrieben, das hätten sie ruhig tun dürfen mit den Innereien, die da anders sind. Einzig optisch sieht's nicht anders aus, das wären alle glücklich gewesen. Und man sieht es jetzt an den Verkaufszahlen, es ist überhaupt kein Flop, sondern es rennt wie Schmitz' Katze. So als in die Gerüchteküche nochmal reinzuwerfen, weil so nach dem Motto, das Event bringt iPads 3, Apple ITV, E-Books, Schulbücher und so weiter. Also ich glaube jetzt, da wird das ITV vorgestellt. Alles andere kommt später. Ich glaube da nicht dran. Nee, ich auch nicht, weil Zeitplan ist Ende Januar, Anfangs Februar iPad-Vorstellungen plus der in New York war im letzten Jahr das Daily vorgestellt. Die Zeitschrift vom Murdoch, wie heißt er? Murdoch, ja. Nun dieses ja. Daily, sonst nichts. Daily und kurz da später im Februar dann das iPad 2. Es ist ja, glaube ich, auch relativ klein angekündigt worden, ne? Genau, und eben Keynote. In New York, nicht in den eigenen Dings wie. Deshalb vermutet man auch, dass es halt nur Dienste sind. Also in Anführungszeichen nur. Ja, genau. Eben entsprechend, dass Schulbücher Magazine. Kommen werden, Magazine und so weiter, genau. Oder man kann eben ein Autor werden, so wie bei der Amazon Kindle Plattform. Vorlage für Magazine und go. Also würde mich jetzt auch nicht wundern, dass da die Möglichkeit besteht, dass Apple sowas bringt, weil wenn Amazon da schon ein bisschen vorprescht, im Prinzip will man in diesem Markt ja auch bestehen. Aber dann würden sie ja das erste Mal was nachmachen, oder? Nee, das erste Mal ja nicht. Wenn du die Benachrichtigungsbar hast zum Beispiel, die ja jetzt mit dem neuen iOS reingekommen ist, die war ja auch bei Android vorher da. Nein, das hat doch Apple selber erfunden. Natürlich. Immerhin schöner umgesetzt. Schöner umgesetzt? Na. Musik.